oder die Eigenschaften von den Kuffar, die in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, die Götzendiener oder die Ahlul Kitab. Ja. Unser, wie nennt man das also? Wichtigster oder einer der wichtigsten Hadith in diesem Sinne ist der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt: Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Und dieser Hadith, barakallahu fikum, zeigt uns, wie wichtig es ist, sich von den Kuffar zu unterscheiden. Und dass das Unterscheiden von den Kuffar einer der wichtigsten Fundamente dieser Religion ist. Einer der wichtigsten Fundamente unserer Religion ist, dass du dich von den Kuffar unterscheidest in den Sachen, die spezifisch sind für sie. Ja? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer einem Volk ähnelt oder wer darauf besteht, einem Volk zu ähneln, er gehört zu ihnen. Und diese Angehörigkeit ist manchmal groß, manchmal weniger, aber entweder sie ist Kufr, großer Kufr, oder sie ist große Sünde. At-Tashabbuh bil Kuffar ist entweder großer Kufr oder große Sünde. Wenn jemand große Kufr begeht, dann ist er kein Muslim. Ja? Wir haben letztens, also sind wir stehen geblieben bei den Worten von Sheikh Hafizahullah Ta'ala, wo er sagt: Al-Waqi'a fil Kufri imma akbar, fahadha kafirun kharijun min al-Milla. Ja? Der Kufr begeht. Ja? Entweder große Kufr oder kleine Kufr. Kleine Kufr bedeutet große Sünde, wie zum Beispiel Zina oder Alkohol oder Lügen oder Leute ausrauben oder und so weiter und so weiter. Das ist eine große Sünde. Okay? Und großer Kufr, großer Sufr. Die Nawakidul Ashara, die wir erwähnt haben mehrmals, aber wir werden wieder darüber reden, inshallah ta'ala. Also, der Sheikh sagt, derjenige, der große Kufr macht, ist ein Kafir und ist aus dem Islam ausgetreten, وَلَا أُذْرَ بِالْجَهْلِ الْبَتَّ. Und er ist nicht entschuldigt mit seinem Unwissen. يُسَمَّ مُشْرِكًا. Er wird Muschrik genannt, فَالْإِسْمُ الْوَصْفُ وَاكِيُ بِإِجْمَعِ السَّلَفِ. Der Name und die Eigenschaft treffen in seinem Zustand zu, ohne Meinungsverschiedenheit bei den Salaf, bei den ersten Generationen. So viel zu dem, inshallah ta'ala. Wir haben voriges Mal begonnen mit der ersten Eigenschaft, die Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Masail Jahiliyyah erwähnt hat. Die erste Eigenschaft der Mushrikin oder der Leute der Jahiliyyah, wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich von ihnen unterschieden hat. Erste Sache ist, sie nehmen ihre Toten, ihre Salihin, ihre verstorbenen Guten, nehmen sie als Vermittler zwischen sich und zwischen Allah. Okay, wenn jemand den Leuten der Jahiliyyah in dieser Eigenschaft ähnelt, wie viel ähnelt er ihnen? Wenig, im Sinne, dass das große Sünde ist, oder mehr als das? Wer in dieser Eigenschaft den Leuten der Jahiliyyah ähnelt, er ist nicht Muslim. Okay? Wer zum Beispiel Tote oder Statuen oder Gräber oder Mausoleen oder irgendwelche Heiligen, keine Ahnung, heilig mit Anführungszeichen, die Leute haben sie für heilig erklärt, egal ob Menschen oder Steine oder Bäume oder was weiß ich was, ja? Oder Dämonen oder Engel oder Propheten, wer die als Vermittler nimmt, zwischen sich und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala, so einer ist aus dem Islam rausgekommen. Ja? Wer also seinen Ustaz oder seinen Wali oder seinen Sheikh als Vermittler nimmt zwischen sich und zwischen Allah, er ähnelt den Kuffar in dieser Eigenschaft. Er ähnelt den Mushrikin, die ihre Toten als Vermittler genommen haben. Er ähnelt den Christen, die Christen haben ihre Heiligen. Heilig sprechen bedeutet, dass du, Schatz, ich habe euch gestern erwähnt, was bedeutet Definition von jemandem heilig sprechen in der Kirche, in der katholischen oder in der christlichen Kirche halt. Ja? Was bedeutet es, jemanden heilig sprechen? Die Definition davon, heilig sprechen bedeutet, dass man jemanden als Vermittler zwischen sich und zwischen Gott nehmen kann. Der heilige Petrus, der heilige Paulus, die heilige Maria, der heilige Fulan, der heilige dies, der heilige das. Ja? Wer das macht und sich zum Islam bekennt, er hat die Akide der Christen, er ist kein Muslim. Okay? Und so weiter, dass wir also nicht zu lange mit dieser Sache, wer also den Kuffar im Kufr ähnelt, im Sinne, dass er den Kufr macht, den die Kuffar machen, egal ob die Ummiyun, die damaligen Analphabeten unter den Arabern, oder die Leute der Schrift, Juden und Christen, oder irgendwelche anderen Arten von Mushrikin, wie zum Beispiel Mongolen, oder Hinduisten, oder Chinesen, und so weiter und so weiter. Wer ihnen in ihrem Kufr und Schirk ähnelt, er ist kein Muslim, er ist aus dem Islam ausgetreten, ohne Meinungsverschiedenheit. Na? Das ist dieser große Teschebuch, Bil-Kuffar. Jeder Teschebuch Bil-Kuffar ist Sünde. Aber einige sind Kuffer und einige sind große Sünde. Heute kommen wir, Alhamdulillah, auch zu der zweiten Mesela. Wir haben also die erste Punkt, haben wir versucht, dass wir das so viel kürzen oder Zusammenfassung. Was ist kompakt? Was ist, Zusammenfassung. Okay? Ja? Barakallahu fikum. Haben wir zusammengefasst, so viel es ginge. Heute Mes'ala al-Thaniye. Ja? Zweite Mes'ala oder zweite Sache, bei denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Muschikin unterschieden hat. Also jetzt erwähnen wir, was war die zweite Eigenschaft der Kuffar? Ja? Welche Kuffar, wenn Sheikhul Islam, rahimahullah ta'ala, Ahlul Jahiliyyah sagt, wen meint er mit Ahlul Jahiliyyah noch einmal? Wer weiß, er soll Hand heben. Hamza, wen meint er? Welche Muschikin? Ahlul Kitab oder Ummiyin. Okay? Entweder Leute der Schrift oder die Araber. Arabischen Muschrikin. Taib. Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, Annahum mutafarrikuna fi dinihim. Sie, die Leute der Jahiliyyah, die Muschrikin, die Kuffar, sind sich uneinig in ihrer Religion. Ja? Und das ist eine Eigenschaft der Kuffar damals und der Kuffar heute. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu hizbin bima ledeihim ferihun. Jede Sekte, jede Partei ist froh und zufrieden mit dem, was sie hat. Ja? Diese Eigenschaft ist eine Eigenschaft der Jahiliyyah. Und die islamische Umma darf sich in keinem Fall diese Eigenschaft aneignen. Niemals. Verboten darfst du nicht diese Eigenschaft haben. Ja? Aber leider Gottes, die islamische Umma hat momentan in unserer Zeit, sie hat diese Eigenschaft der Jahiliyyah. Was ist der Grund? Der Jahl. Oder nicht? Ihr Jahl, ihr Unwissen hat sie dazu geführt, dass sie jetzt eine Eigenschaft der Jahiliyyah haben. Sie haben eine Eigenschaft der früheren Kuffar und der heutigen Kuffar. Die sind dadurch nicht Kuffar geworden, aber sie haben eine große Sünde. Sie begehen eine große Sünde. Natürlich der es absichtlich macht. Der es unabsichtlich macht, er hat natürlich nichts. Inshallah, Allah kann nichts dafür. Kullu hizbin bima ladayhi farihun. Jede Partei ist zufrieden mit dem, was sie hat. Ja? Nehmen wir zuerst die Kuffar, die sich nicht zum Islam bekennen. Okay? Jede Partei hat seine eigene Partei. Jeder hat seine eigene, wie sagt man das, Regeln, Verfassung, Richtlinien, jede. Ja? Und sie sagt, diese Partei oder diese Gruppe, die sind im Batil. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Ahlul Kitab, tahsabuhum jami'an, wa kulubuhum shatta. Du siehst sie zusammen, ja? Aber ihre Herzen sind zerstreut, total auseinander. Ja? Die Katholiken, die Protestanten, die Orthodoxen, dann die Orthodoxen unter sich. Diese. Und dann, wenn du sie siehst, du sagst, Allahu Akbar, Christen. Ja? Aber wenn du genau hinguckst, jeder hasst den anderen. Ja? Jeder erklärt den anderen zu Kafir. Ja? Bei den Muschrikin oder Kuffar, die sich zum Islam bekennen, ist das nicht genau das Gleiche? Ja? Sufi, du bist Sufi, okay. Aber welche Tariqa? Welche Tariqat bist du? Wir sind diese Tariqat. Okay, wieso bist du nicht diese? Nein. Wir, das ist unsere Tariqat. Ja? Diese. Genau heute, auch heute. Leider sehen wir das auch bei den Leuten, die auf dem geraden Weg, die haben richtige Aqida. Aqida tut Tauhid. Aber die können nicht zusammenarbeiten. Warum? Weil der Shaitan sie da gepackt hat. Ja? Sie können nicht zusammenarbeiten. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa kadhalika fi dunyahum. Und die haben auch die Eigenschaft, dass sie auch in der Dunya uneinig sind. In Din sind sie uneinig, in Religion sind sie uneinig, haben verschiedene Parteien und Sekten. Und in Dunya sind sie auch uneinig. Wa yarawna dhalika huwa as-sawab. Und sie glauben und behaupten, das ist richtig so. Das ist richtig so. Ja? Denkt ihr, von wem haben manche Muslime heute, wenn du beginnst mit ihm zu diskutieren, egal welches Thema im Islam, ja, sofort Meinungsverschiedenheit, Meinungsunterschied. Sofort. Und du sagst, nein, so geht das nicht. Warte, ich lasse dich nicht in Ruhe. Komm, wir beenden das bis Ende. Ja? Er sagt, nein, Achi, Al-Khilafu Rahma. Ikhtilaf ist Rahma. Uneinigkeit ist Rahma von Allah. Ja? Der Prophet hat das gesagt. Hör auf zu lügen. Der Prophet hat nie so etwas gesagt. Ja? Wie kann Uneinigkeit Rahma sein? Gnade. Wer euch das sagt, er heißt ein Jahil. Verhur Jahil, Allah. Wer euch sagt, Meinungsverschiedenheit ist Rahma, verhur Jahil. Ja? Meinungsverschiedenheit ist Azab. Ist Strafe Allahs. Ja? Gerechte Strafe. Ja. Der Prophet sagt, La yajma'u Allahu hadhihi umma ala dalal. Allah wird nicht erlauben, dass sich diese Umma einig werden auf Irrgang. Ja, deswegen, solange die Umma zerstreut ist in die verschiedensten Sekten und Parteien und Organisationen, ja, da gibt es irgendwas, ist nicht in Ordnung. Irgendwas ist falsch. Entweder im Din oder in Dunya. Irgendwas funktioniert nicht nach Koran und Sunna. Allah wird nicht erlauben, dass sie sich einig werden, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt eins. Ja? Und der, wie sagt man das, Saratan, wie sagt man Saratan auf Deutsch? Krebs. Was hast du gesagt? Krebs ist Saratan, aywa. Der Saratan, der Krebs, also Krebskrankheit, okay? Der Meinungsverschiedenheit zerfrisst die Umma im Inneren. Ja? Was hat das Osmanische Reich, was hat sie gekostet? Also, die haben ihre Khilafa verloren. Was? Ja? Diese Meinungsverschiedenheit. Es gab so viele Sekten und Parteien und sowas. Inshallah, kein Problem. Was heißt da kein Problem? Ja, löse das Problem. Entferne das Virus. Sonst zerfrisst er dich im Inneren. Ja? Verjage die Rafida. Ja? Oder tu sie zusammen, dass sie wirklich nirgends weg können. Das ist eben so. Man muss die Krankheit was? Eindämmen. Wenn es aber nicht geht, dann musst du es amputieren. Und so ist es mit Mushrikien, die sich zum Islam bekennen. Egal ob Sufis oder Rafida. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Hasbunallahu. Wo nehmen wir Wakil? Wo sind wir stehen geblieben? Du guckst nicht so interessiert an. Du weißt sicher, wo ich stehen geblieben bin. Ahlul Kitab, wo yarawna dhalika sawab. Und sie sehen das für richtig. Ja? Sie sehen das für gut. Sie sehen das für gut. Zum Beispiel, gibt es in einem islamischen Staat so etwas wie absolute Meinungsfreiheit? Jeder darf sagen, was er will. Ja? Gibt es nicht. Weil, wenn jemand sich das Recht hat, er nimmt sich einfach das Recht, um Allah zu beleidigen, um die Propheten zu beleidigen, um Jesus zu beleidigen, um Heiligtümer zu beleidigen. Ja? Er nimmt sich das Recht, etwas, was nicht normal ist. Ja? Ich sag nur meine Meinung. Ja? Dieses System, وَيَرَوْنَ ذَلِكَ السَّوَابِ, sie sehen das für richtig, für gut, das ist das System der Welt, in der wir heute leben. Ja? Du darfst sagen, was du willst. Ja? Du hast deine eigene Meinung. Du darfst sogar deine eigene Partei gründen und ihr dürft euch für, keine Ahnung, für dies oder das einsetzen. Ja? Und ihr habt die Meinungsfreiheit, ihr dürft sagen, was ihr wollt. Auch wenn das auf Kosten Allahs geht, der Baraka wa ta'ala. Auch wenn das auf Kosten der Religion oder aller Weltreligionen geht. Ja? Verstehst du mich, Baraka Allah fikum? Ist es erlaubt, dass ein Muslim, er kommt in einem islamischen Staat. Wir sind in einem islamischen Staat. Okay? Und da unter den Muslimen leben Christen. Und es leben Juden. Und die haben ihre Religionsfreiheit, oder nicht? Haben sie? Sie haben. In einem islamischen Staat haben sie Religionsfreiheit. Und da kommt irgendein Muslim auf die Idee, diese Dhimmiyun, die einen Friedensvertrag mit Muslimen haben, kommt auf die Idee, ihre Religion zu beleidigen. Zu beleidigen. Beleidigen und eine wissenschaftliche Debatte zu führen, ist nicht das Gleiche. Okay? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? ich diskutiere jetzt mit dir, okay? Und ich besiege dich mit den Beweisen, die ich habe. Wissenschaftliche Beweise. Ja, das ist eins. Und das zweite ist, du kommst zu ihm und sagst, du bist ein Hund, du bist ein Dies, du bist, und also solche Beleidigungen, ja? Erniedrigungen und so, ist nicht erlaubt. Wer hat dir das Recht gegeben, dass du, ja, bei jemandem, der zu Ahlul Zimmer gehört, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, okay? Heute in unserer Zeit darf das jeder machen. Ja? Wird er zur Rechenschaft gezogen? Nein, Meinungsverschiedenheit, Meinungsfreiheit. Du darfst sagen, was du willst, aber im Islam ist das nicht so. Ja? Im Islam gibt es Kitabullah, Allahs Buch und die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und danach werden sich alle richten. Ja? Alle. Deswegen, meine Brüder, barakallahu fikum, wer ist derjenige, der Angst vor Scharia hat? Ja? Wer? Aufrechte, ehrliche Bürger, ja? Haben die Angst vor Scharia? Ja? Nein, Diebe, ja? Betrüger, Verbrecher, ja? Mujrimin, Mörder. Solche Leute haben Angst vor Scharia. Aber die Gesetze heute, Paradies für solche Übeltäter, subhanallah. Ja? Zina kannst du machen, nif'al wala tubali. Drogen kannst du nehmen, so viel du willst. Es gibt schon mehrere Länder, wo Drogen halal sind. Man darf sie nehmen. Halal, also im gesetzlichen Sinne erlaubt. Ja. Na? Deutschland darf man nicht. Du fährst einfach über die Grenze nach Holland und rauchst dich deppert. Ja. Oder nicht? Alkohol ist überall erlaubt. Ja. Abzocken, betrügen ist überall erlaubt. Auf eine kluge Art und Weise. Auf welche kluge Art und Weise? Du öffnest nur für ein Casino, zahlst Steuern an den Staat. Ja? In einem Casino kann man nicht gewinnen. Das sind Apparate, die sind gemacht, um Geld zu verdienen, nicht um dich verdienen zu lassen. Ja? Ist das nicht so? Ein Pokerautomat, hat die Firma das hergestellt, damit du verdienst? Ja? Was arbeitest du? Du sagst, ja, ich bin professioneller Pokerspieler. Ich bin professioneller Automatspieler. Ich bin... Ne? Sowas gibt es nicht. Ja. Diese Automaten sind gemacht, dass die dir das ganze Blut aussaugen. Gewinnen kannst du nicht. Aber es ist erlaubt, obwohl das Betrug ist. Zinsen sind erlaubt. Alles ist erlaubt. Ja. Aber das, was Allah subhanahu wa ta'ala befehlt, das ist verboten. Darf man nicht. Ja. Wie präzise sich die Feinde Allahs, ja, gegen Allahs Religion stellen. Präzise, das ist nicht einfach so. Ja. Die reden von Religionsfreiheit. Wie viele Länder in Europa verbieten zum Beispiel Niqab für Frauen? Frankreich, Holland, Belgien. Warum? Eine Frau darf sich nackt ausziehen. Aber dass sich eine komplett bedeckt, das darf sie nicht. Wo ist diese Freiheit? Ja. Allahu musta'an, aber das sind nur... Also diese Sache mit der Meinungsfreiheit, diese Sachen mit der freie Äußerung und so weiter, das ist eine Geschichte für kleine Kinder. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Für Islam gilt das nicht. Ja? Für Islam gilt das nicht, la hawla wa la quwwata illa billah. Sie sehen also, dass Meinungsverschiedenheit, und verschiedene Parteien und Gruppierungen und Sekten, sie sehen, dass das gut so ist. Aber im Islam ist es ganz anders. Islam verbietet sowas. Ja? Muslime dürfen sich auf keinen Fall verschiedene Parteien trennen. Oder verschiedene Sekten oder Gruppierungen. Es kann nur eine Gruppe geben. Was ist der Name der islamischen Umma? Wie nennt Islam oder Muslime oder Sunna? Ein zweiter Name gibt es nicht. Ja? Mu'minin, Muslimin, Islam, Muslime, Sunna, Jama'a, das ist ihr Name. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Aber die Leute in unserer Zeit, die haben die verschiedensten Namen. Ja. Das sind die Mu'tazila. Warum? I'tazilu. Das sind die Schia. Okay, dann unter den Schia gibt es wie viele. Dann gibt es die Batinier und die anderen. Die Rafida Isna Asharia. Dann gibt es die Zaydiye. Dann gibt es die, es gibt sogar eine schiitische Sekte, sie heißen Shaitaniye. Wallahi ladim, Shaitaniye heißen sie. Ja? Es gibt eine schiitische Sekte, sie heißen Gurabiye. Wie Kurabiye, diese türkische Süßigkeit. Ja? Gurabia heißen sie. Allah muss dann, dann gibt es Aleviten. Sie, Aleviten, das ist eigentlich ein Name, damit man sich verschönert. Warum? Sie bekennen sich zu Ali. Deswegen nennt man sie Aleviten. Dass die bekennen sich zu Shaitan. Und ihr echter Name in Scharia ist Nusayriye. Ja? Nusayriye heißen die, nicht Aleviten. Deswegen die Kuffar, ihr könnt sie Nusayriye nennen, nicht Aleviten. Ja? Zum Beispiel, uns, wie nennen uns die Kuffar? Die nennen uns Muhammadaner. Warum Muhammadaner? Ja, es gibt ja auch die anderen, die Aleviten. Nein, das sind Kuffar, wir sind Muslime. Die gehören nicht zu uns. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Solche Worte fallen den Juhal wirklich sehr schwer und hart. Ja, wegen solchen wie dir teilt sich die islamische Umma. Nein, Wallah. Ja? Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die Umma verteidigen von dem Schmutz der Schirks und der Mushrikin. Ja? Und wir sind nicht diejenigen, ganz im Gegenteil, Wallah. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die islamische Umma einigt, wie sie einmal war. Ja? In der Zeit von Abu Bakr und in der Zeit von Omar und in der Zeit von Uthman oder Ali oder Zeit von Omar ibn Abdelaziz. Ja? Dass die Muslime eins werden in der Zeit der Dawla Abbasiyya. Ja? Dass sie eins werden, eine Umma. Allah nennt diese Umma wie? Umma. Umma. Und diese Umma ist nur als ein Körper, als eins ist sie stark. Ja? Versteht ihr das? Barakallahu fikum. Aywa. Das war die Eigenschaft der Kuffar. Sie waren zerstreut in verschiedenen Parteien, in verschiedenen Gruppen und auch in Dunya waren sie zerteilt und sie haben das auch für gut gehalten. Und die Kuffar in unserer Zeit halten das auch gut, dass man in den verschiedenen Gruppierungen und Parteien also zerteilt ist. Okay, was hat der Prophet gemacht? فَأَتَى بِالِجْتِمَاءِ فِي الدِّينِ بِقَوْلِ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْهَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّكُ فِيهِ. Der Prophet kam mit was? Mit Ijtima. Einigkeit. Dass sich die Menschen eins werden. Dass die alle Menschen, ja, Muslime, die Ahlul Kitab, die Beduinen, arabische Stämme, die keinen Kitab hatten, also wie Evangelium oder Taurat, Tora, dass alle Menschheit, dass sie eine Gruppe werden, eine Jama'a. Ja? Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَّى بِهِ نُوحًا. Ja? Er hat euch offenbart von Religion, hat euch offenbart, was er Musa offenbart hatte oder als Testament gegeben hat. وَالَّذِي أَوْهَيْنَا إِلَيْكَ. Und das, was wir dir offenbart haben, وَمَا وَسَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِسَى. Und das, was wir Ibrahim offenbart haben, und Moses und Jesus, das Testament, was wir Ibrahim und Moses, Testament, dass wenn du jemandem etwas überlässt, als Emana, in diesem Sinne, okay? Was wir gegeben haben, Ibrahim, a.s., Abraham, zu ihm bekennen sich Juden und Christen, ja? Und was wir Moses gegeben haben, und Isa, a.s., Isa, ja? Jesus. Ja? Was hat Allah subhanahu wa ta'ala offenbart? Nuh und dir, O Muhammad, und Ibrahim und Musa und Isa. Alles bekannte Namen. Oder nicht? Wie heißt Nuh alayhi salam, ja Abdurrahman? Wie heißt Nuh alayhi salam bei Juden und Christen? Noah. Und Ibrahim? Abraham. Okay. Gut, barakallahu fikum. Was hat Allah allen diesen Propheten offenbart? Juden und Christen kennen diese Propheten. Ja? Und Araber kennen auch Ibrahim a.s. Ja? Was? Na, er hat ihnen, Allah hat allen Propheten offenbart, en aqimu din wa la tatafarraku fi. Dass ihr die Religion, was? En aqimu. Was bedeutet en aqimu din? Ja? Esch? Dass ihr die Religion in Tat umsetzt, dass sie da ist. Aqimuddin. Ausführen. dass ihr die Religion ausführt, dass ihr die Religion, dass die Religion Allahs, nein, nicht präsent, sondern dass sie das Einzige ist, was es gibt. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي, und dass ihr nicht uneinig seid in Bezug auf diese Religion. Was hat Allah dir offenbart? Allah hat euch Religion offenbart, nachdem ihr leben müsst. Und noch eine zweite Sache dazu, ihr dürft euch nicht uneinig sein in Bezug auf diese Religion. Es muss klar sein, Allah, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur eine Gottheit, die anbetungswürdig ist. Ein Gott. Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keine anderen Götter. Ja? Alles außer Allah ist erschaffen. Seine Propheten sind erschaffen. Jesus ist erschaffen und nicht Sohn Gottes. Wa yazan billah. Ja? Allah hat kein Kind. Hat keine Kinder. Und auch keine Frau. Und er braucht das nicht. Ja? Und Engel sind nicht Allahs Töchter. Die Muschrikin haben damals zu Engeln gesagt, Allahs Töchter. Engel sind Allahs Töchter. Wie? Allah subhanahu wa ta'ala stellt sie bloß und sagt, wie ungerecht die sind. Ja? Selbst wollen sie Söhne. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى. Ihr bekommt die Söhne und ihm schreibt ihr Töchter zu. Was ist das für eine ungerechte Verteilung? Ja? Wenn die Muschrikin damals, wenn er eine Tochter bekommt, sein Gesicht wird schwarz vor Wut. Ja? Er bekommt eine Tochter, er dreht durch, will seine Frau umbringen, dass sie eine Tochter auf die Welt gebracht hat. Okay, die gleiche Eigenschaft haben die Ahlul Jahiliya unserer Zeit. Ja? Bosnien, Albaner, Türken, Tschetschenen, was weiß ich was. Ja? Wenn er Sohn bekommt, mashallah, es wird gefeiert, getanzt, in die Luft geschossen. Oh. Aber wenn er Mädchen bekommt, er kommt zur Frau und sagt, wenn du noch einmal ein Mädchen bekommst. Wer macht sowas? Wer ist böse, wenn seine Frau eine Tochter bekommt? Wer ist böse? Jemand, der an Allah nicht glaubt. Ja? Jemand, der nicht an Allah glaubt, als wen? Was ist Allah? Al-Khaliq, Tabaraka wa Ta'ala. Er ist der Schöpfer und er macht, was er will. Und du bekommst, was er will, nicht was du willst. Ja? Wenn er will, bekommst du ein Mädchen. Wenn er will, bekommst du einen Sohn. Wenn er will, bekommst du Zwillinge. Wenn er will, bekommst du gar nichts. Ja? Und du sagst, mein Herr ist Allah, subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer, der Weise, der Allwissende. Ja? Aber die Muschiki nicht. Frau bringt auf die Welt Tochter, er bringt sie um, deswegen. So waren auch die Muschrikin damals. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, inshallah ta'ala. Wir kommen vielleicht noch dazu, inshallah ta'ala. Aywa, also was befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Allah hat diese Religion allen Propheten offenbart. Immer die gleiche Religion. Ja? Immer die gleiche Religion und das ist Tawhid. Alle Propheten. Jesus alaihi salam hat die Menschen dazu aufgerufen, dass sie Allah anbeten. Nur Allah. Nicht ihre Toten, nicht ihre Heiligen oder Heiligen, die sie heilig gesprochen haben. Nicht ihre Ustase, nicht ihre Shuyukh, nicht irgendwelche Steine oder Bäume oder Mausoleen oder irgendwelche Bauten. Oder, Das gleiche hat Musa a.s. gemacht mit Benu Israel. Er hat sie dazu aufgerufen, dass sie nur Allah anbeten. Und das gleiche hat auch Muhammad a.s. gemacht, dass die Menschen nur einen Gott anbeten. Und dass sie sich von allen falschen Gottheiten, was? Trennen, lossagen, distanzieren, definitiv. Ja? Wenn sie den Tawhid aufgebaut haben, ja, dann dürfen sie in diesem Tawhid nicht uneinig sein. Da ist verboten, Allah verbietet das. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Ja? Inna alladhina farraqu dinahum. Diejenigen, die ihre Religion gespalten haben. Sie haben sich in der Religion gespalten in den verschiedensten Sekten und Gruppierungen. Wekanu Shi'an und wurden zu Shia. Nicht Shia, diese heutigen Shia. Shia bedeutet, wurden Partei. Ja? Shia bedeutet Partei. Ja? Die haben ihre Religion zerteilt. Und haben sich in Partei getrennt. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten? Lässt minhum fi shay. Mit ihnen hast du nichts zu tun. Ja? Wenn Allah das seinem Propheten sagt, wie ist dann deine Lage? Ja? أنت لست منهم في شيء. Das ist das Gleiche. Du hast mit diesen ganzen Parteien und Sekten nichts zu tun. Deine Religion ist klar, Koran und Sunna. Ja? Deine Religion ist Tawhid. Und du willst mit diesen ganzen Sekten, lest der Minhum Fischei. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dann sagt Sheikh, وَنَهَانَا أَنْ مُشَابَهَتِهِمْ بِقَوْلِهِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, dass wir diesen Leuten, diesen Kuffar, dass wir ihn ähneln in dieser Angelegenheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Und seid nicht wie diejenigen, die sich zerspalten haben, ja, die sich zerstritten haben, وَاخْتَلَفُوا und sich uneinig wurden, ja, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Nachdem ihnen klare Beweise gekommen sind von Allah, sie wurden sich trotzdem, haben sich zerspalten. Nimm's, egal welches muslimische Land, ja, natürlich in jedem muslimischen Land gibt es eine Gruppe, in manchen eine kleine Gruppe, in manchen eine große Gruppe, die Tawhid in Praxis umgesetzt haben, in Tat umgesetzt haben, die nach Koran und Sunna leben. Okay? In manchen muslimischen Ländern ist diese Gruppe klein, Ahli Sunna wal Jama'ah, und in manchen Ländern ist sie, was? Groß. Halas? Die anderen, die mit ihnen nichts zu tun haben wollen, ja, was ist ihr Hukm? Auf die trifft das zu, subhanallah. Auf die trifft das zu. Wie viele Gruppierungen gibt es zum Beispiel in Ägypten? Ja. Wie viele Gruppierungen gibt es in Ägypten? Ja. Wie viele? Allah befiehlt ihnen, dass sie nur eine Gruppe sind. Nicht diese Partei, die Partei von Nur und die Partei von Schirk und die Partei von Kufr und die Partei von Zulm und die Partei von dem Kafir oder von dem anderen Walim. Ja. Zum Beispiel. Ja. Woanders? In Pakistan, in Afghanistan, in Shishan oder was weiß ich sonst wo. Wie viele Gruppen gibt es? Hunderte Wege, hunderte Gruppierungen. Allah verbietet diese Gruppierungen und will nur eine, Umma, Jama'a, ala Sunna, ala Sunnati Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von den Menschen will und sagt, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Seid nicht wie die, die sich zerstritten haben, gespalten haben und sich uneins werden wurden in Religion, nachdem ihnen klare Beweise gekommen sind. Ja? Seid nicht so. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet mir sagt, يَدُوا ma مَا مَنْ. Allahs Hand ist mit der Jama'a, Gemeinschaft, la haula wala quwwata illa billah. Wa nahana an at-tafarruq fi dunya und fi din afwan. Allah hat uns verboten, dass wir uns uneins sind in Religion, bi qawlihi, als er sagte, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, was bedeutet wa'tasimu? Haltet fest. Von wem ist wa'tasimu shi'ar? Wa'tasimu. Von wem ist das Zeichen heute in unserer Zeit? Ja? Wa'tasimu. Das ist ihr Shiar, also ihr Logo. Und die Demokratie. Nein, auf Arabisch. La, auf Arabisch. Wa'tasimu. Die haben diese Eier aus Koran genommen. Wa'tasimu. Haltet fest. Ja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Also das Wa'tasimu am Anfang alludiert auf diese Eier. Die islamische Glaubensgemeinschaft in Wien. Wallah, steht wa'tasimu. So dieser Stern, so zack, zack. Und nun steht wa'tasimu. Wa'tasimu. Kennt ihr nicht Koran auswendig? Ich frage nicht euch, sondern kennt ihr diese Eier nicht auswendig? Wie geht's weiter? Wa'tasimu. Haltet fest an was? Ha? Da beginnt es und endet es. Wa'tasimu. Halas. Ha? Hätten sie geschrieben, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Ha? Haltet euch fest an Allahs Seil und wala tafarraku und tut euch nicht auseinanderspalten. Ja? Haben sie nicht geschrieben. Ja? Oder bei Ikhwan und Muslimin, was ist ihr Logo? Das sind zwei Schwerter und Buch und oben steht, was? Ah. La, la. Was ist ihr Schiar? Ah. Allahu Akbar. Ich hatte es gleich, ich habe es vergessen, subhanallah. Ja. Lala, zwei Schwerter, Buch, und es steht wa a'iddu. Wa a'iddu. Min kuwa wa min ribat al-khayr. Allahu Akbar. Wa a'iddu. Und bereitet euch vor für den Kampf. Allahu Akbar. Wo ist dieser Kampf? Ja? Allah musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Die hätten schreiben sollen, men tashabbaha bikum fa huwa minhum. Wer dem Volk ähnelt, der gehört zu ihm. Ja? Subhanallah. Ja? Ein Sheikh, jetzt als Mubarak gestürzt worden ist, ein Sheikh ist gekommen und hat negativ über die Pyramiden geredet. Ja? Sogar Leute, die sich als islamische Gelehrte behaupten, haben ihn deswegen kritisiert. Ja? Der redet gegen unseren nationalen Stolz. Gegen unseren, was, Pyramiden? Das ist euer Stolz? Ihr seid stolz auf Pharao? Allahu musta'an. Ja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Machen wir weiter, inshallah ta'ala. Sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ya'lam. أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل وقد مكت أهل الأرض عربهم وأجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل مبعثه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى sagt, wisse, dass Allah سبحانه وتعالى den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم geschickt hat إلى الخلق, den Geschöpfen, den Menschen. Allah fetterte meine Rusul in einer Zeit, wo es keine Propheten gab. Erst, wo qad makkata ahl al-ard. Allah hat die Bewohner der Welt, er hat sie verabscheut. Allah hat sie verabscheut. Arabahum wa ajamahum. Die Araber und die Nicht-Araber. Illa baqaya min ahl al-kitab. Außer eine kleine Zahl von den Leuten der Schrift. Die hat Allah, was? Die hat Allah geliebt, weil sie haben die Schrift befolgt. Oder das, was es von der Schrift noch gab. Ja? Die hat Allah nicht, was? Verabscheut. Matu, die meisten waren gestorben, oder die meisten, bevor Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gekommen. Ja? Die meisten dieser Leute der Schrift, ja? Leute der Schrift, also Juden und Christen, okay? Die Rechtgeleiteten, die meisten waren gestorben. Es war nur noch eine kleine Zahl von Leuten der Schrift, ja, die auf dem geraden Weg waren. Juden oder Christen? Okay? Dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja. Von diesen Juden und Christen haben viele Islam angenommen. Wer sind diese, die Islam angenommen? Gerade die, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht verabscheut hat. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wir, inshallah, werden das anderes Mal detailliert erwähnen. Oder falls das interessant ist für euch, können wir dann noch 5 Minuten lassen, wenn jemand Fragen hat. Barakallahu fikum. Dann sagt Sheikh, وَنَّاسُ إِذْ ذَاكَ أَهَدُ رَجُلَيْن. In dieser Zeit gab es Menschen, also zwei Arten. Entweder إِمَّا كِتَابِيُن مُعْتَسِم بِكِتَاب. Einer der Leuten der Schrift, ja, der sich an sein Buch hält. Immer mubaddal, das Buch war verändert, au mubaddal mansukh wa din daris, ja? Ba'dahu majhul wa ba'dahu matruk wa imma ummiyun min arabin wa ajamin. Es gab also zwei Arten von Menschen in der Zeit, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Ja, okay? Zwei Arten von Menschen. Entweder die Leute der Schrift oder die Araber, die keine Schrift haben. Okay? Araber oder Nicht-Araber, Ummiyun. Also Ummiyun, die nicht lesen, die keine Schrift haben. Okay? In diesem Fall Araber oder auch andere, zum Beispiel Mongolen. Waren Mushrikin, aber sie hatten keine Schrift. Hatten Mongolen eine Offenbarung? Nein, sie hatten keine Offenbarung. Hatten die Chinesen eine Offenbarung? Hatten auch keine Offenbarung. Hatten die Perser eine Offenbarung? Nein, hatten sie nicht. Hatten die, keine Ahnung, die Aborigines in Australien eine Offenbarung? Hatten sie nicht. Wer hatte Offenbarung? Juden. Und wer noch? Christen. Sie hatten ein Buch von Allah. Ja? Dann sagt Sheikh al-Islam, immer mubaddal, es war verdreht, verfälscht. Wa immer mubaddal mansuch. Oder ihre, also bestimmte Teile der Bücher waren, haben sie entweder selber verfälscht oder sie wurden mansuch. Was bedeutet mansuch? Derogiert. Ja? Mansuch bedeutet derogieren. Was bedeutet das? Ja. Aufgehoben, zum Beispiel Injil, Evangelium, wurde wem offenbart? Isa, Jesus. Ja, Allah hat Jesus, alaihi salam, ja, Evangelium offenbart. Evangelium war ein Zusatz zum Taurat. Aber was für ein Zusatz? Ja, Isa, alaihi salam, mit Evangelium hat viele Ayat von Taurat aufgehoben. Hat sie für ungültig erklärt. Wir leben jetzt in einer neuen Zeit, ein neues Gesetz. Aber nicht alles. Deswegen, die Juden waren verpflichtet. Neben Tora, sie waren verpflichtet, Evangelium zu glauben. Ja? Aber sie haben abgelehnt. Deswegen, die Christen, sie glauben an Evangelium, aber sie glauben auch an Taurat, also das Neue Testament und das Alte Testament. Ja? Nur das Problem ist, dass Paulus, ein Jude, ihnen diese ganze Sache vermasselt hat, ja. Ich habe ja nicht die Geschichte geschrieben. Ich erzähle euch nur, was ich in der Schule gelernt habe. Ich kann euch ein Buch bringen, wer Arabisch kann, inshallah ta'ala, kann lesen. Das Buch, was wir offiziell in der Schule gehabt haben. Ja? Edyan, wir hatten ein Fach. Ja? Ein Fach, hast du Physik, was weiß ich was, Biologie, Chemie, Mathe und so weiter und so weiter. Wir hatten ein Fach namens Edyan wal Firak. Al-Edyan wal Firak. Religionen und Sekten. Ja? Wir hatten eine. Und da lernst du über Religionen. Was bedeutet Religionen? Ja? Christentum. Was ist die Definition von Christentum? Und was sind die wichtigsten Punkte ihres Glaubens? Judentum, die wichtigsten Punkte. Buddhismus, Hinduismus und die wichtigsten Sachen. Und wenn wir über Sekten sprechen, Islam und Sekten im Islam, die irre gegangen sind. Da werden die Schia erwähnt und die Rafida und die Khawarij und die Mu'tazila und die Sufis und. Murgia natürlich. Ja. Murgia, hä? Und Jahmiya. Allahu Mustan. Offizielles Buch wird in allen Bibliotheken verkauft, auf der arabischen Halbinsel, in Mekka und Medina und in allen muslimischen großen Städten wie zum Beispiel Kairo oder Beirut oder Damaskus ist dieses Buch bekannt und wird verkauft und gelesen und gelernt und von denen natürlich die lesen mögen, aber die anderen Analphabeten, ihm nützt das nicht. Kemethali Himarin Yahmilu Asfara, wie ein Esel, der Bücher trägt. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Allah hat diese Aya über die Ahlul Kitab offenbart. Kemethali Himarin Yahmilu Asfara. Wie ein Esel, der Bücher trägt, hat Allah sie genannt. Wir sind die Leute der Schrift. Ja, was nützt einem Esel? Du kannst die besten Bücher auf seinen Rücken packen. Was nützt ihm das? Ist er jetzt dadurch ein Intellektueller geworden? Ein intellektueller Esel, er trägt Bücher. Ja. Wallahi, die meisten, die sich zur islamischen Umma bekennen heute, die meisten, die sich zum Islam bekennen heute, haben diese Eigenschaft, Barakallahu fikum. Ja? Es war eine Zeit in Bosnien, ja? War es modern zum Beispiel, dass man im Regal, im Wohnzimmer, dass man Bücher so hat und so. Ja? Und ein Typ ist gegangen, hat gesagt, in einer Bibliothek gesagt, könnten Sie bitte 1 Meter Bücher verkaufen. Ja? 1 Meter Bücher, weißt du. Ja? Weil da hat hat gemessen, darf 1 Meter hier, weißt du, und dann gibt er die Bücher rein und mashallah. Die Leute kommen zu Besuch, da sind Bücher und so. Sieht urklug aus, wisst ihr, er ist. Ja. Ja. 1 Meter Bücher. So ist es auch mit der islamischen Umma leider. Ja. Bücher. Ja. Geh mal in Kairo in eine Bibliothek. Du verirrst dich, du verlierst dich. Du glaubst, du bist in einem Film. Wallahi, wie in diesen diese Science-Fiction-Filme, weißt du, so, das sind Bücher bis zum geht nicht mehr. Ja. Komm in Medina zu einer Bücherausstellung. Allahu Akbar. Das sind hunderte verschiedene Dings, die Bücher drucken. Wie heißt, nennt man das? Diese Verlagshäuser oder sowas, gell? Ja? Nein, Verlagshäuser, aywa. Ja? Die urviele, ja? Darul Hikma, Darul Salam, Mekteba Ibn al-Qayyim, Mekteba dies, Mekteba das, Mekteba. Hunderte! Und jeder hat sein eigenes Eck. Habt ihr gesehen? Warst ihr schon Messe gelernt einmal? Ja? Genau so, Bücher. Ja? Und du gehst, guckst, was kostet Sharh Sahih al-Buhari. Hier kostet es, da gehst du die ägyptische, wie sagt man das, Version. Guckst, weißt du, dann gehst du. Ja? Das sind Millionen von Büchern. Ja? Aber für einen Esel ist das nichts. Ja? Ja, oder eine Ziege, sie wird ein paar Blätter ausreißen und sie kauen und fertig, das war's. Ja, das nützt nichts. Ja. Wisst ihr, was Oud ist? Oud. Dieser Parfüm, Oud. Oud, okay? Normalerweise, das ist so ein Holz. Ja? Sandalwood oder auf Deutsch? Sandelholz oder Adlerholz. Ja? Das ist Holz für den Nix. Geh in Mekka oder in Medina. Ha? Du zahlst ein paar Gramm 100 Euro. Ein paar Gramm von diesem Holz kostet 100 Euro. Das ist Holz, das tust du so klein raspeln und so und dann gibst du es auf heiße Kohle, auf rot heiße Kohle und dann steigt dieser Buhur, also dieser Duft, dieser, man nennt es Weihrauch oder sowas, aber Al-Muhim. Dieser Holz, gibst du einem Jahil. Wer wird das wegschmeißen? Das ist nichts für ihn. Aber für einen Kenner, der sich auskennt, das ist Gold wert. Wallahi. Ja? Das heißt, ich habe Geld dafür zu haben. Echt? Man zahlt nur viel. 3 Milliliter, 500 Euro. Aywa, wie gesagt, genau so sind auch Bücher. Ilm ist für jemanden das Wichtigste im Leben. Ilm ist für jemanden der größte Schatz, der größte Reichtum. Derjenige, der Ilm, Wissen. Ja? Und wenn ich sage Ilm, dann meine ich an erster Stelle was? Ilmuddin. Ulumuddin. Das Wissen über Religion. Wer sieht, dass Ilmuddin der größte Reichtum ist, ja? Das ist die richtige Einstellung. Ja? Und das ist Sawab. Nach dem kommt alles andere, was Ilm ist. Und an erster Stelle ist es natürlich, ja? Okay, Ilmuddin an erster Stelle. Nach Ilmuddin ist welche Wissenschaft die wertvollste und beste? Was man Ilm nennen kann. Ha? Medizin. Medizin ist Ilm. Ha? Alles andere ist nicht Ilm, sondern es ist eine Erfahrung halt. Das ist alles Erfahrung. Ha? Ja, natürlich, probierst. Ja. Auge, egal, noch einmal. Ha? Aber bei Medizin, das ist Ilm. Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ringen ist keine Wissenschaft. Ha? Ringen ist keine, das ist nur Erfahrung halt. Du trainierst und dann kannst du es. Barakallahu fik, wir hören hier auf, inshallah ta'ala. Wir werden noch einige Sachen erwähnen, also noch ein paar Ayat, inshallah ta'ala, das nächste Mal mit Allahs Erlaubnis. Barakallahu fikum. Möge Allah euch belohnen, inshallah, dass ihr gekommen seid. Ja? Ich wollte niemanden kränken.